Fragt man sich, was in der IT wirklich hip ist, dann stößt man unweigerlich auf den 3D-Druck. Denn mit ihm lassen sich Schicht für Schicht meist aus Kunststoff echte Körper aufbauen. So wird es dann möglich, über das Internet nicht nur immaterielle Güter zu verteilen oder zu handeln, sondern auch Gegenstände, die dann zu Hause im Drucker entstehen. Doch der Hype um die 3D-Drucker, der scheint ein wenig übertrieben zu sein, denn bislang können ja von jedermann eigentlich nur recht einfache, passive Körper gedruckt werden. Unzählige Forscherteams arbeiten aber dran, auch integrierte Elektronik mit 3D-Druckern direkt herstellen zu können. So haben es beispielsweise Maschinenbauer der Universität von Kalifornien in Berkeley geschafft, Plastikkappen mit Frischesensor für Milchkartons zu drucken. Warum ist die gedruckte Kombination aus mechanischen Bauteilen und Elektronik so interessant? Diese Frage habe ich Oliver Refle gestellt. Er ist 3D-Druckexperte des Fraunhofer Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Ja gut, wenn man mal betrachtet, was man momentan mit 3D-Druckern betreiben kann, dann ist das eben doch noch weit zurück hinter dem, was die Presse und dieser ganze Hype gerade verspricht. Das sind doch eigentlich im Wesentlichen sehr einfache Kunststoffteile, die man in der Öffentlichkeit sieht. In der professionelleren Welt sind es dann auch Metallteile, die zwar eine mechanische Funktionalität erfüllen, aber ansonsten natürlich in ihrer Funktionsvielfalt deutlich hinter dem zurück ist, was man eben im täglichen Leben so um sich herum hat. Und da ist es eben eine Möglichkeit, die für viele Bereiche sicherlich sehr treffend, sehr zielführend ist, solche elektronischen Komponenten direkt zu integrieren und dem Bauteil an sich ja eine Art Intelligenz zu geben auf diesem Wege. Kann man denn solche elektronischen Bauteile direkt mit eindrucken? Ja, das wäre sehr schön. Dann bräuchte man ja auch gar keine Gedanken mehr darüber verschwenden, wie man solche Komponenten dann in ein generatives Bauteil einbaut. Man würde sie einfach mitdrucken. Aber wenn man sich eben mal anschaut, wie alt die Fertigungstechnik ist für solche Elektronikkomponenten und wie ausoptimiert diese Fertigungstechnologien sind, wie sehr man sich über die Miniaturisierung dieser Dinge gekümmert hat über Jahre hinweg, dann ist es natürlich einfach schnell klar, dass sowas nicht einfach nachzubilden ist durch eine Technik, die im Prinzip erst das Licht der Welt erblickt hat, und dementsprechend wäre es eigentlich schlichtweg unvernünftig, wenn man das Ganze über Bord werfen würde und das nicht weiterverwenden würde. Und zurück zu dem wirklichen Mitdrucken, da sind natürlich eine Menge Materialien im Spiel, die sehr, sehr präzise und exakt dosiert und auch miteinander vernetzt oder gekoppelt werden müssten, um eben diese elektronischen Funktionalitäten im Drucken zu erreichen. Das ist möglich, dafür gibt es genügend Veröffentlichungen und Beispiele, aber der Aufwand, der dahinter steht und der Nutzen, der dann das Ganze aufwiegen müsste, der ist doch sehr gering. Also sprich, man würde vielleicht ein Stück weit einfach das Rad neu erfinden, und die Klimmzüge, um sowas wirklich in die Fertigung zu bekommen, wären zumindest Stand heute recht hoch. In welchen Fällen, also sei es aus produktionstechnischer Sicht oder aus funktionaler Sicht, wäre es denn überhaupt sinnvoll, Elektronik mit in Körper einzubauen? Ja, ich denke, da gibt es eine ganze Menge Beispiele. Ein Thema, das eben den ganzen 3D-Druck oder die ganze generative Fertigung, wie man im Fachjargon eher sagt, umtreibt, das ist eben erstens die geringe Stückzahl, die Möglichkeit, Dinge zu individualisieren, als eben wegzugehen von Massenprodukten. Das ist natürlich auch attraktiv für, ja, ich sag mal, mechatronische Komponenten oder für elektronische Systeme, wo man eben sagt, okay, bisher sind vielleicht die Fertigungsverfahren, die zur Verfügung stehen, nur relevant oder nur lukrativ für Stückzahlen im Tausender- oder im Millionenbereich, was tatsächlich der Fall ist, wenn man mal das anguckt, was klassischerweise in einem Mobiltelefon verbaut wäre. Wenn es nun Möglichkeiten gibt, sowas auch in einem kleineren Stückzahlbereich wirtschaftlich zu machen, und das verspricht nun mal der 3D-Druck, eben individuelle Produkte herzustellen, und wenn man diese dann mit einer entsprechenden Funktionalität ausstatten kann, die wir eben gewohnt sind von all diesen technologisch hochgerüsteten Gegenständen, mit denen wir uns im Alltag umgeben, dann ist das ein sehr, sehr attraktiver Anwendungsfall. Sei es eine individuelle Sensorik oder sei es ein an den Menschen oder Hörer angepasstes Hörgerät, was übrigens schon ein Beispiel ist, wo das ja fast schon Fuß gegriffen hat in der Realität. Zumindest mal die äußere Hülle von Hörgeräten wird heute schon teilweise 3D gedruckt und an den Patienten angepasst, nur dass eben die Elektronik im Nachhinein, also durch einen Montageschritt, integriert wird. Also bei der Herstellung von gedruckter Elektronik gibt es noch viele Probleme. Stellt sich die Frage, sind diese Probleme denn so überwindbar, dass es Sinn macht, diese Technologie einzuführen, oder wird das ja ein Verfahren sein, was nur für wenige Anwendungsfälle geeignet ist? Ich glaube tatsächlich, dass wir in vielleicht 5 Jahren sehr, sehr viel selbstverständlicher über das Thema 3D-Druck oder generatives Fertigen reden. Ich glaube allerdings, dass wir es auch auf eine andere Art und Weise tun. Momentan der Hype, der mehr oder weniger den 3D-Druck als das Allheilmittel unserer Probleme verspricht, ganz oft, den wird es so sicherlich nicht geben und der wird sich so nicht durchsetzen. Aber sehr wohl, denke ich mal, das ist ein Fertigungsverfahren, das sich weiterentwickeln wird und das sich so weiterentwickeln wird, dass es einfach eine gleichwertige Alternative ist, die sicherlich noch viele Bereiche erschließt und die wir momentan gar nicht denken. Und ich denke, diese Bereiche werden eben oft in Nischen liegen, sei es im Bereich von Mikrosystemen, sei es im Bereich der Medizintechnik. Ich denke, da gibt es noch viele Anwendungsfälle, die wir momentan vielleicht gar nicht im Visier haben. Aber man muss einfach auch vergleichen zu anderen Technologien. Die Grundlage des generativen Fertigens ist nun knapp 20 Jahre alt und das hat eine sehr lange Zeit, dieser 2 Jahrzehnte, ich würde mal sagen, mindestens das erste Jahrzehnt, wirklich ein Dasein gefristet als reines Modellbauverfahren, sodass natürlich offensichtlich ist, dass die Entwicklungsschritte, die andere Fertigungsverfahren im Laufe von vielen Jahrzehnten durchlaufen haben, nun eigentlich erst noch folgen müssen. Das war Oliver Rehfle vom Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung in Stuttgart. Das Interview haben wir aus technischen Gründen vor der Sendung aufgezeichnet.